1. Mai 1945. Krebs war am frühen Morgen mit einigen Leuten von Mohnke zu einem von General Wassili Tschuikow bestimmten Ort aufgebrochen. Goebbels telefonierte währenddessen laufend, mit der Gauleitung, mit Oberstleutnant Johannes Seifert, dem Unterabschnittskommandant der Zitadelle, Generalmajor Erich Bärenfänger, dem Befehlshaber des Verteidigungsbereichs A und dem für den Verteidigungssektor Charlottenburg zuständigen General Rauch. Ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf stand. Nach etwa 4 Stunden kehrte Krebs zurück. Soweit ich das mitbekam, hatten die Sowjets darauf bestanden, dass die Kapitulation bedingungslos sei. Auf Angebote zu irgendwelchen separaten Verhandlungen waren sie nicht eingegangen. Krebs hatte ein Papier dabei, das Goebbels empört studierte. »Etwas derartiges werde er niemals unterschreiben«, rief er aus. Bormann, Burgdorf und Krebs stimmten zu. Damit war auch diese letzte Möglichkeit gescheitert. Immerhin hegte ich jetzt die leise Hoffnung, dass mich Dr. Goebbels nun gehen lassen würde. Nach dem Tod des Führers war er, Hitlers Testament entsprechend, Reichskanzler und mein neuer Chef. Auch Goebbels wollte in dem Fall, der jetzt eingetreten war, den Freitod wählen. Daran bestand kein Zweifel. Also, was sollte ich noch hier? Um mich herum nur Abschiede und Flucht. Es war allerdings nicht Goebbels, der auf mich zukam, sondern Martin Bormann. »Sie bleiben hier. Sie haben hier weiter zu tun.« Alle Besprechungen drehten sich ab diesem Zeitpunkt einzig um den Ausbruch aus der Reichskanzlei, den Mohnke organisieren sollte, aber ich wurde nicht einbezogen. »Licht, Luft, Wasser, Telefon und Funk, wer dafür zuständig ist, bleibt da«, stellte Bormann klar. Ich begab mich wieder in meinen Arbeitsplatz. Zu tun gab es genug. Da hatte Bormann zweifellos recht gehabt. Es kamen weiterhin Telefonate über Telefonate. Gegen 5 Uhr nachmittags erschien Frau Goebbels mit allen 6 Kindern vom Vorbunker unten in der Telefonzentrale. Die Älteste schob sie auf den einzigen Stuhl, die Kleinen setzte sie auf den Tisch. Magda Goebbels begann damit, ein Kind nach dem anderen umzuziehen, streifte allen die gleichen langen weißen Nachthemden über. Sie selbst trug ein braunes Kleid mit weißem Besatz, von dem sich ihr blasses Gesicht kaum absetzte. Alle Kinder wurden sorgfältig gekämmt und liebkost. Die 9-jährige Helga weinte. Frau Goebbels redete leise und ernst mit den Kindern, war aber sehr zärtlich zu ihnen. Ich saß mit dem Rücken zu ihr an meinem Schaltpult, hörte, wie sie auch von Onkel Adolf sprach, allerdings so, als würde er noch leben. Die Kinder auf dem Tisch sah ich aus den Augenwinkeln. Ich versuchte, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, ließ die Kopfhörer auf den Ohren, auch wenn ich gar kein Gespräch hatte. Ich wusste genau, dass dies der endgültige Abschied einer Mutter von ihren Kindern war, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Frau Goebbels machte die Kinder fertig für den Tod. Meine Telefonzentrale war der einzige Ort, an dem sie dabei niemand störte. Oben im Vorbunker stellten sie aufgeregt die Ausbruchsgruppen zusammen. Auch Zivilisten liefen umher. Mich berührte in dem Meer der Entsetzlichkeiten nur noch wenig, aber das hier, das war keiner Beschreibung mehr zugänglich. Da saß ich bis vor kurzem noch der Leibwächter des Führers Adolf Hitler, aber ich konnte nicht einmal diese Kinder beschützen. Geschäftig stürzte ich mich in Telefonate, stierte vor mich hin auf mein Schaltpult. Das Ganze dauerte etwa eine halbe Stunde. Dann ging Frau Goebbels mit den Kindern wieder hinauf in den Vorbunker. Ich war noch dabei, die Gedanken daran, was jetzt oben geschehen würde, abzuschütteln, als Goebbels persönlicher Referent Dr. Werner Naumann die Telefonzentrale betrat. »Wenn's nach ihm gegangen wäre«, er wies mit dem Daumen in Richtung von Goebbels Zimmer nebenan, »dann wären die Kinder nicht mehr hier.« Naumann war sich sicher, dass Goebbels seine Kinder am liebsten hätte ausfliegen lassen, sich dann aber dem eisernen Entschluss seiner Frau gefügt hatte. »Wie?« Mir brach die Stimme, doch Naumann verstand. »Dr. Stumpfegger gibt Ihnen irgendein Bonbonwasser.« In meiner Brust wurde es eng, es krampfte sich alles zusammen. Meine Tochter, sie war gerade 1 Jahr alt. Gegen 19 Uhr kam Frau Goebbels allein aus dem Vorbunker zurück. Sie war bleich wie die grell beleuchtete Wand, ihre Miene erstarrt. Die Augen waren rot, aber als sie an mir vorbei in den Vorraum von Goebbels ging, weinte sie nicht. Erst als sie sich dort an den Tisch setzte, begann ihr Körper leicht zu zittern. Ich sah, wie sie Spielkarten ausbreitete und sie zu ordnen begann. Als ich viele Jahre später meiner Frau die Szene schilderte, klärte sie mich auf. Magda Goebbels hätte Pensionen gelegt. Ich erkannte das damals nicht. Dr. Goebbels trat hinzu und schaute ihr schweigend zu. Ich hatte Gespräche für ihn am Telefon, aber ich sprach ihn nicht an. Die Kinder waren tot. Wie kann man seine Kinder töten? Wie kann eine Mutter ihre Kinder töten? Alle sechs. Misch, Misch, du bist ein Fisch. Mir klangen ihre fröhlichen Kinderstimmen noch in den Ohren, wie sie, mich mit dem Sprüchlein foppend, an mir vorbeisprang. So liebe Kinder. Wie oft hat man mich später gefragt, was ich dachte, als Hitler tot war. Endlich habe ich gedacht, endlich. Das Furchtbarste, das ich im Bunker erlebt habe, das war nicht sein Tod. Das Furchtbarste, das war der Tod dieser Kinder. Ich weiß, dass ich nichts hätte tun können. Niemand hätte Frau Goebbels von ihrem Entschluss abbringen können. Die Sekretärinnen nicht, Anna Reitsch nicht, Eva nicht, ja nicht einmal ihr Mann. Dennoch, ich musste mit so vielem fertig werden. Dies werde ich niemals los. Ich bin sehr angefeindet worden dafür, dass ich Helga, Hilde, Helmut, Hedda, Holde und Heide Goebbels als Opfer des Dritten Reichs bezeichnet habe. Ich bleibe dabei. Später in der Gefangenschaft traf ich auf den RSD-Kameraden Hans Hofbeck. Er berichtete, dass die Leichen der Kinder eigens präsentiert worden seien. Die Russen hätten Berliner aufgegriffen und sie an den aufgereihten Leibern vorbeigeführt. Die Berliner Bürger hätten Steine auf die Leichname geworfen und sie bespuckt. Ich kann es nicht fassen. Irgendwann stand Frau Goebbels auf und ging die Treppe hinauf, allein, ohne ihren Mann. Das war das letzte Mal, dass ich sie sah. Ich vermittelte kurz darauf ein Telefonat von Busse an Burgdorf, das ich vollständig mithörte. Erst später habe ich erfahren, dass die beiden verschwägert waren. Busse sagte, es sehe schlecht aus, es werde ihm wohl nichts anderes übrig bleiben, als in die Gefangenschaft zu gehen. Burgdorf solle seine Frau grüßen. Noch vor einer Woche wäre eine solche Äußerung nicht ungefährlich gewesen. Es musste also endgültig vorbei sein. Nach dem Telefonat fasste ich mir ein Herz und wagte es, Dr. Goebbels anzusprechen. »Herr Reichskanzler, Sie haben ja sicher auch mitbekommen, dass Sie oben jetzt die Ausbruchsgruppen zusammenstellen. Ich bitte um Erlaubnis, mich anschließen zu dürfen.« Goebbels nickte. »Ja, sicher. Jetzt aber noch nicht. Ich sage Ihnen Bescheid, Misch, wann Sie gehen können.« Nun waren wir nur noch ein kleines Häuflein im Führerbunker. Goebbels, die Generäle Burgdorf und Krebs, Henschel, Dr. Naumann und ich. Axmann, der sich zwischenzeitlich länger nicht hatte sehen lassen, war inzwischen auch wieder da. Seine Uniform war völlig dreckverschmiert. Er hatte Fluchtmöglichkeiten erkundet und schien dabei offensichtlich durch manches Kellerloch gerobbt zu sein. Axmann bot mir an, mich seiner Ausbruchsgruppe anzuschließen. Doch noch immer hatte man mich nicht von meinen Pflichten entbunden und Axmann war dann auch irgendwann verschwunden, ohne mich noch einmal anzusprechen. Eigentlich war ich darüber ganz froh, denn er hatte etwas von einem Ausbruch mit einem Panzer gemurmelt. Für diesen Vorschlag hatte ich wenig übrig. Wenn es schief lief, würden wir in so einem Ding gegrillt werden. Was ich mir sonst noch so ausmalte, mutete auch nicht gerade deutlich angenehmer an. Aber im Panzer durch die Russen hindurch, das war meine Sache nicht. Ich sollte diesen Entschluss bereuen, denn damit hatte ich die erste von vielen Fehlentscheidungen getroffen, die mich in die Folterkeller des GPU führten. Ich sah immer wieder nervös zu Goebbels, der im Bunker durch die Räume schlich. Martin Bormann war noch ein letztes Mal vorbeigekommen und verabschiedete sich von ihm und dann auch von mir. Er trug jetzt einen Hut, einen langen schwarzen Ledermantel, darunter einen Knochensack, eine Fallschirmjägerjacke in Tarnstoff. In der linken Hand hielt er eine schwarze Aktentasche, die rechte reichte er mir. Sie werden ja noch gebraucht, Sie kommen danach. Sie wissen, Weidendammer Brücke. Ja, ja, murmelte ich nur. Er verließ den Bunker mit Dr. Naumann und Dr. Stumpfegger. Goebbels folgte ihm, kehrte aber nach kurzer Zeit wieder zurück. Irgendwelche Anrufe für mich, Misch? Ja, Herr Reichskanzler, die Gauleitung, General Weidling und ein Anruf von Oberstleutnant Seifert, erwiderte ich. »Na, das ist ja nicht mehr viel«, winkte Goebbels nun ab. Wieder wagte ich es, ihn auf die Ausbruchsgruppen anzusprechen. Erneut vertröstete er mich. Das wiederholte sich in den nächsten Stunden noch mehrfach und jedes Mal wurde es qualvoller. Ich konnte aber nicht gehen ohne offizielle Entlassung durch den Reichskanzler. Das war keine Frage für mich. Mein Rucksack stand gepackt unter meinem Tisch. Ich hatte ihn mir bei einem meiner letzten Gänge in mein Dienstzimmer geschnappt und im Vorratsraum des Vorbunkers mit Knäckebrot, Schokolade und ein paar Kekstüten vollgestopft. Sollte es soweit sein, dass ich mich um mein eigenes Leben kümmern konnte, dann wollte ich vorbereitet sein. Als es im Bunker endgültig ruhig geworden war, oben musste der Ausbruch begonnen haben, saßen die Generäle Burgdorf und Krebs im Mittelgang und sprachen miteinander. Flaschen und Gläser standen auf dem Tisch. Ich konnte einige Wortfetzen aufnehmen, kümmerte mich aber immer noch um meine Arbeit. Gegen 22 Uhr erhielt ich einen Anruf für General Krebs. Ich stellte ihn auf den Apparat im Mittelgang durch. Das Klingeln konnte ich von meinem Arbeitsplatz aus hören. Niemand hob ab. Ich bat den Anrufer um etwas Geduld, ging hinaus, um nachzuschauen, wo der General war. Ich hatte ihn nicht bei mir vorbeigehen und den Bunker verlassen sehen. Er konnte also nicht weit sein. Als ich auf den Flur trat, bemerkte ich, dass beide, Krebs und Burgdorf, noch auf den Cocktailsesseln im Mittelgang saßen. Sie schienen zu schlafen, was ich nicht weiter ungewöhnlich fand, da es keinen geregelten Tag-Nacht-Rhythmus mehr gab und wir alle ständig todmüde waren. Man schlief, wenn einem vor Übermüdung die Augen zufielen. Sachte fasste ich Krebs an die Schulter, um ihn wach zu rütteln. »Herr General, Sie werden am Telefon verlangt!« Noch in der Bewegung und mitten im Satz realisierte ich die Situation. Krebs und Burgdorf waren beide tot. Ich erschrak furchtbar. Mir wurde flau. Ich hatte keinen Schuss gehört. Sie mussten sich vergiftet haben, keine 5 Meter von mir. Ohne nochmal hinzuschauen, drehte ich mich um und machte bei Goebbels Meldung. Von herauszutragenden Leichnamen hatte ich genug. Ich blieb jetzt in der Telefonzentrale an meinem Platz und vermittelte laufend Gespräche an Goebbels. Als ich später auf den Flur trat, hatten RSD-Angehörige die Leichen von Krebs und Burgdorf hinausgebracht, wahrscheinlich über den Notausgang in den Garten. Irgendwann, es war schon weit nach Mitternacht, schaute Goebbels mich plötzlich an, als sehe er mich zum ersten Mal. Vielleicht bereitete ihm die Tatsache, dass er seine letzten Worte an einen einfachen Mann vom Begleitkommando richten musste, zusätzliche Schmach. »Der Krieg ist verloren. Les jeux sont faits. Wir haben verstanden zu leben. Wir werden es auch verstehen zu sterben. Ich brauche Sie nicht mehr, Misch. Machen Sie endgültig Schluss hier.« Goebbels trat einen Schritt auf mich zu, sah mich weiter mit diesem seltsamen Blick an, wozu er steil zu mir hochblicken musste. Dann gab er mir die Hand, was er noch nie zuvor getan hatte. Sein Händedruck war fest, seine Finger kalt. Ohne ein weiteres Wort zog er sich in sein Zimmer zurück. Augenblicklich fühlte ich mich erlöst. Ich dachte nicht mehr an Goebbels, an Hitler. Ich ging zurück an meinen Arbeitsplatz und zog alle Stecker aus der Telefonanlage. Ich rupfte sie regelrecht heraus, riss mit einem kräftigen Ruck an den Kabeln, gleichzeitig mit jeder Hand jeweils eine Schnur greifend, rechts, links. Es konnte mir nicht schnell genug gehen. Nicht einen einzigen Stecker vergaß ich, da bin ich sicher. Auf dem Schaltpult türmte sich Kabelsalat. Ende, aus. Der Symbolkraft dieser meiner letzten Amtshandlung war ich mir in dem Augenblick nicht bewusst, aber mit jedem herausgezerrten Kabel fühlte ich mich ein bisschen freier. Das Ende meiner Gefangenschaft im Führerbunker. Endlich raus hier, nur raus hier.